Halleluja. Ihr Lieben, seid ihr bereit, weiter zu empfangen heute Morgen? Mhm. Wer von euch ist hungrig? Also das Geniale an Gott ist, je mehr du von ihm empfängst, umso hungriger wirst du nach mehr. Und heute, bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist, werden wir jedem von euch die Hände auflegen. Halleluja. Weil wir glauben an die Zuteilung durch Handauflegung. Amen. Und wir glauben, weißt du, wir glauben im Mittelpunkt dessen, ich habe es gestern schon mal gesagt, im Mittelpunkt dessen, was Gott in dieser Zeit tut, im Mittelpunkt dieser Bewegung der größeren Herrlichkeit, die Gott in dieser Zeit aktiviert, stehen nicht Engel, Amen, steht nicht irgendeine diffuse Kraft oder irgendeine Wirksamkeit von irgendwoher, sondern im Mittelpunkt dessen, was Gott in dieser Zeit tut, steht die neue Schöpfung. Amen. Stehen die Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Ja, das ist eine. Preist den Herrn. Amen. Sind hier Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Oh, sind hier neue Schöpfungen? Yay. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, Jesaja 59, Vers 19 heißt es in der King James Version, auf Deutsch übersetzt, heißt es, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Amen. Halleluja. Ich sag's nochmal, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, kannst du irgendwo auf der Welt sehen, dass der Feind irgendwo kommt wie ein drängender Strom? Kannst du irgendwo drängende Ströme vom Feind sehen? Ja, okay, vielleicht bist du völlig in der Vogel-Strauß-Politik und siehst gar nicht mehr, was um dich herum vor sich geht. Aber ich sag dir, wenn du nur mal ganz kurz deinen Kopf aus dem Sand steckst und mal ganz kurz um dich schaust in dieser natürlichen Welt, dann siehst du tatsächlich drängende Ströme, die versuchen zu kommen, die versuchen reinzudrücken, die versuchen, die Finsternis in diese Welt hineinzubringen. Amen? Sind wir eins? Okay. Jetzt sagt aber das Wort Gottes, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Und ich sage dir heute Morgen, dieser Standard, das bist du. Dieser Standard, das sind wir. Dieser Standard, das sind die Söhne der Herrlichkeit. Dieser Standard, das ist die neue Schöpfung, die sich ihrer selbst bewusst wird. Amen. Halleluja. Weißt du, John Wesley hat mal gesagt, ich brauche nicht Tausende von Menschen, um die Nation zu verändern. Er hat gesagt, gib mir 50 Leute, die wirklich wissen, wer sie sind. Gib mir 50 Leute, die wirklich entschieden sind, die wirklich klar ausgerichtet sind. Gib mir 50 Leute und ich werde die Nation erschüttern. Halleluja. Hier sind heute Morgen über 500 Leute. Also wie viel mehr werden wir die Welt erschüttern? Amen. Das ist schon Faktor 10. Sag mal zu deinen Nachbarn, wir sind viele. Halleluja. Und ich habe gestern schon ein bisschen darüber gesprochen, über diese grenzenlose Herrschaft, die in der neuen Schöpfung liegt. Diese grenzenlose Herrschaft, sag mal grenzenlose Herrschaft. Und wir haben an diesem Wochenende schon viel von dieser grenzenlosen Herrschaft gesehen und erlebt. Wir haben gesehen, grenzenlose Herrschaft über die Seele. Amen. Sag mal, ich habe grenzenlose Herrschaft über meine Seele. Weißt du, deine Seele ist kein Sonderfall. Ja, weil manche Christen denken immer mal wieder, oh, meine Seele ist ein Sonderfall. Bei mir funktioniert es nicht. Sag dir, deine Seele ist kein Sonderfall. Du hast Herrschaft über deine Seele. Du bist Geist und dein Geist in Christus hat Herrschaft über deine Seele. Jedes Trauma, jedes Ding der Vergangenheit, weißt du, schießt du raus oder lässt du rausschießen durch einen anderen, der auch eine neue Schöpfung ist. Und dann nimmst du Autorität und dann sagst du, jawohl, ich gehe in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Amen. Weißt du, die Welt braucht freie in dieser Zeit. Halleluja. Und ich empfehle dir wirklich, diese Herrschaft regelmäßig einzunehmen. Also wann immer irgendwas kommt. Also manchmal sind wir so unbewusst, gehen wir so unbewusst durch diese Landschaft, durch diese Welt und nehmen irgendwelche Dinge so unbewusst auf und merken gar nicht, dass es etwas auf unsere Seele drauf gibt, was da eigentlich nicht hingehört. Zum Beispiel, Irina und ich, wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, schon seit Jahren, wann immer du beim Autofahren, ich weiß nicht, wer von euch fährt Auto? Okay. Wer von euch hat beim Autofahren schon mal erlebt, dass es eine Situation gab, wo du gemacht hast und ist so richtig reingefahren, oh, das war knapp oder Vollbremsung oder ja, oder vielleicht hast du sogar mal einen Unfall gehabt, wie auch immer. Ja, aber weißt du, egal wie klein die Situation sein mag, wann immer wir im Auto unterwegs sind oder einer von uns alleine genauso und da kommt so eine Situation und irgendwas fährt dir so rein, also die sofortige Reaktion ist Schock und Trauma raus aus meiner Seele. Amen. Sofort. Raus damit. Warum? Weil sonst beginnt sich Angst auf deine Seele zu legen. Wie von euch haben das schon mal erlebt? Du hast eine Situation erlebt beim Autofahren und Schock und die restliche Autofahrt bist du zitternd an deinem Lenkrad gefahren und ich sag dir, du warst so gefährdet, einen Unfall zu haben wie nie zuvor in deinem Leben, weil Angst zieht die Unfälle an. Amen. Die gefährlichsten Leute auf der Autobahn sind nicht die, die am schnellsten fahren, sondern die gefährlichsten Leute auf der Autobahn sind die, die Angst haben. Die sind wirklich gefährlich. Ja, okay. Halleluja. Andere sagen, meint er mich? Naja, ich meine, du hast an diesem Wochenende, du hast schon den Götzen der Esssucht rausgeschmissen. Vielleicht kannst du ja auch noch diesen kleinen Geist der Angst beim Autofahren rausschmeißen. Wie wär's damit? Amen. Komm, wenn wir gerade dabei sind, dann machen wir es doch einfach, oder? Ich meine, wir folgen einfach dem Heiligen Geist. Wer von euch hat noch Angst ab und zu beim Autofahren? Also ich meine so, dass du wirklich immer wieder merkst, du bist unsicher und du hast Angst beim Autofahren, ehrlich. Okay, ja gut, es sind einige, das lohnt sich ja. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Der vorher geklatscht hat, wird sich freuen. Halleluja. In Zukunft gibt es keine Leute mehr auf der Autobahn, die Angst haben. Preis den Herrn. Okay, Halleluja. Pass auf, steh mal auf. Steht einfach mal auf, ihr, die ihr Angst habt. Beim Autofahren. Das ist keine Schande, verstehst du? Es kann schnell reinkommen. Weißt du, einmal einen Schock erlebt, einmal einen Unfall oder auch nur einfach so einen Schock mit Adrenalin, so bumm, und das Ganze ist nicht rausgegangen und dann hast du noch eine Situation und dann wird es noch stärker und irgendwann mal sagst du, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch auf die Autobahn rausfahre, weil da fahren die alle so schnell. Weißt du, was ich rausgefunden habe, was der Trick ist auf der Autobahn? Du musst einfach schnell fahren, dann hast du kein Problem. Ja. Okay. Okay, aber weißt du, es geht mir jetzt nicht darum, alle dazu zu bringen, dass jetzt jeder mit 200 nachher auf der Autobahn unterwegs ist, sondern es geht mir darum, dass du, auch wenn du mit 120 auf der Autobahn unterwegs bist, was auch in Ordnung ist, dass du angstfrei unterwegs bist. Amen. Und Halleluja. Und jetzt pass auf, sprich mir einfach mal nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus, ich gehe jetzt an gegen jedes Trauma in meiner Seele, wo Angst reingekommen ist, beim Autofahren, vor dem Autofahren, wo etwas in meine Seele hineingekommen ist, durch einen Schock oder mehrere, durch Unfälle, durch was auch immer. Herr, vergib mir, wo ich diese Angst zugelassen habe, wo ich sie nicht bekämpft habe, wo ich sie nicht rausgeschmissen habe. Ich löse mich jetzt von dieser Angst. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, jeder Schock, jedes Trauma in Bezug auf das Autofahren geht jetzt raus aus meiner Seele. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt setze ich dich frei in dem Namen Jesu Christi und ich sage, sei frei und los. Sei frei und los von jeder Angst. Sei frei und los von jedem Schock. Sei frei und los von jedem Trauma. Ich breche jedes Trauma. Ich breche jeden Geist von Angst vor dem Autofahren, vor anderen Autofahrern, vor der Autobahn. In dem Namen Jesus, ich breche das in der Kraft des Heiligen Geistes über dir. Jetzt sei frei und los. Und jetzt atme mal aus und sag, raus damit. Erledigt. Puh. Aha. Oi. Oh, ich freue mich schon darauf, dir zu begegnen auf der Autobahn. Halleluja. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Also die neue Schöpfung hat Autorität. Sie hat Herrschaft über ihre Seele. Sag's nochmal zu deinen Nachbarn. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über ihre Seele. Halleluja. Du hast Herrschaft über deine Seele. Und wir haben gestern schon gesehen, du hast nicht nur Herrschaft über deine Seele, sondern du hast auch Herrschaft über die Materie. Wir haben gesehen, wie Gott Metall zur Auflösung gebracht hat, sich verwandelt hat, wie auch immer. Leute haben festgestellt, plötzlich wird es weich, wo es vorher hart war, mit dem Metall. Wir haben erlebt, dass zum Beispiel gestern eine Frau, das fand ich auch hammermäßig, ne, die das Zeugnis gegeben hat, zweimal 3 Zentimeter große Tumore oder Knoten in der Brust, komplett aufgelöst. Amen. Halleluja. Weißt du, das ist Herrschaft im Bereich der Materie. Das ist Herrschaft in Bezug auf den Körper. Sag mal, die neue Schöpfung hat Herrschaft in Bezug auf den Körper. In Bezug auf Materie. Also dieses Bewusstsein, dass du Herrschaft hast im Bereich der Materie, ist der Schlüssel für kreative Wunder. Amen. Ist der Schlüssel. Weißt du, deswegen kannst du erwarten, als neue Schöpfung, ich frage nochmal, wer von euch ist alles eine neue Schöpfung? Also jetzt sage ich dir, wo die Spezialisten für kreative Wunder sind. Amen. Nicht hier vorne auf der Bühne, sondern da, wo jetzt gerade die Hand gehoben ist. Amen. Da sind die Spezialisten für die neue Schöpfung. Du sprichst in seinem Namen und es muss geschehen. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr zu diesem Berg sprechen werdet, hebe dich hinweg und verpflanzt dich ins Meer und nicht zweifeln werdet in eurem Herzen, das geschieht, was ihr sagt, dann wird es euch werden. Amen. Also das liebe ich an Katie, sie kommt gleich, aber das liebe ich an ihr, weißt du, diese Entschiedenheit. Keine Nein wird nicht akzeptiert. Also Amen. Nein wird nicht akzeptiert. Weißt du, so müssen wir sein als neue Schöpfung. Halleluja. Nein wird nicht akzeptiert. Die alte Schöpfung muss sich beugen unter die neue Schöpfung. Der Tumor muss sich beugen unter das, was die neue Schöpfung sagt. Die sogenannte unheilbare Krankheit muss sich beugen unter die neue Schöpfung. Weil in der neuen Schöpfung bist du bereits geheilt. Amen. Der Knochen, der nicht in der richtigen Stellung steht, muss sich beugen unter die neue Schöpfung. Wie von euch können erkennen, dass wir alle noch ein bisschen Wachstum brauchen können in unserer Entschiedenheit? Also, Shakabakatakaraka. Oh, ich setze Entschiedenheit frei über dir an diesem Wochenende. Nachher, wenn dir die Hand aufgelegt wird im Feuertunnel, dann zieh dir wirklich diese Portion Entschiedenheit, göttliche Kühnheit, göttliche, weißt du, diesen Biss, weißt du, wie ein Hund, der den Knochen in den Mund bekommen hat und er lässt ihn nicht mehr los. Amen. Halleluja. Heilung gehört mir. Perfect translation, Steve. Wow. Ist die Übersetzung. Halleluja. Halleluja. Die neue Schöpfung hat Autorität über die Materie. Also das ist auch der Grund, warum du als neue Schöpfung auch nicht unbedingt akzeptieren musst, wenn du irgendwo was vergisst oder liegen lässt oder dir was gestohlen wird an irgendeinem Ort, etwas Wertvolles, wo du nicht einfach akzeptieren musst, dass es weg ist. Sagst du, was, wie? Ist aber doch weg. Weißt du, die Sache ist die neue Schöpfung hat Autorität über die Materie. Amen. Akzeptieren Nein nicht als Antwort. Svetlana, komm mal kurz nach vorne, erzähl mal die Story mit dem Handy. Das möchte ich gern kurz an der Stelle. Halleluja, erzähl mal die Story mit dem Handy. Halleluja, das ist die Autorität der neuen Schöpfung. Halleluja, komm hier nach oben, dann sehe ich die Leute. Halleluja. Wie war diese Story? Ihr wart im Urlaub, richtig? Genau, in Spanien. In Spanien. Macht ein bisschen lauter, Svetlana. In Spanien. Und dann, was ist dann passiert? Und dann habe ich mein Handy verloren. Verloren, in Spanien? Ja, ich konnte es einfach nicht mehr finden. Ja, okay. Genau. Da sind wir halt wieder zurück in Deutschland. Und ja, und ich spürte, also das war in mir so vorher, mein Gott kann mein Handy zurück mir geben. Ja, Amen. Genau. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Verstehst du? Das sind die Ideen der neuen Schöpfung. Hey, die hat gestern gesagt, neues Schöpfungsdenken. Ja. Altes Schöpfungsdenken ist, okay, Handy ist weg, ist in Spanien, ist weit weg, vielleicht ist es im Meer versenkt oder was auch immer, die Fische knabbern dran oder sonst was. Alte Schöpfung. Neue Schöpfung. Aber das hat mich gar nicht interessiert, dass es in Spanien war. Ich habe mich richtig fokussiert, ich werde das zurückbekommen, weißt du? Amen. Ja. Und dann habe ich meinen Kindern gesagt, sucht einfach überall. Also das heißt, schaut mal, nicht sucht, aber schaut mal da, wo ihr schon mal geschaut habt, ja, aber schaut mal einfach so rum, ne? Ja, und das war ja jeden Tag. Ich habe einfach Kinder. Jeden dann, Tag? Ja. Jeden Tag habt ihr die Wohnung durchsucht? Ja, also die, das dass wir halt, ja, Ausschau halten, ne? Und dann auf einmal nach drei Wochen. Das muss ich geben. Drei Wochen jeden Tag die Wohnung durchsucht. Ja, im Flur, da wo ich jeden Tag durchlaufe. Da wo du jeden Tag durchlaufst und wo er jeden Tag gesucht hat. Ja, genau. Im Flur. Ja, genau, da wo mein Telefon steht, auf so einer Kommode. Ja. Ja. Und da? Lag mein Handy. Da lag dein Handy. Ja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Was ist das? Mein Ring habe ich seit 4 Monaten vermisst. Dein Ring hattest du seit 4 Monaten vermisst? Und normalerweise, ich bete ja auch für die andere auch, da sehe ich auch Wunder, aber da habe ich vergessen zu beten. Dann habe ich gesagt, ich habe einfach gesucht, wir haben wirklich alle wieder gesucht, na? Und dann habe ich mich erinnert, ey, was mache ich denn? Wer sucht, der findet. Warum suche ich denn? Und tatsächlich, diese Woche ist er aufgetaucht bei mir auf dem Boden in meinem Schlafzimmer. Wow. Vor dem Bett. Halleluja. Amen. Weißt du was? Das ist so frisch. Dieses Wunder ist so frisch. Ich glaube, Svetlana sollte kurz für eine Zuteilung beten. Für uns alle. Wer von euch hat einen Gegenstand verloren, wo er sagt, ich möchte auch so entschieden sein wie Svetlana, dass ich diesen Gegenstand wiederbekomme? Steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Svetlana, setzt einfach diese Zuteilung frei über ihn. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, genau, Vater, im Namen Jesus setze einfach diesen Glauben frei, im Namen dieser Erwartung, dass du das zurückbekommst. Und ich aktiviere jetzt die Engel, die einfach dir das, was du verloren hast, bringen. Jetzt, und da, wo du schon gesucht hast, da, wo du schon geschaut hast, genau dort, schau nochmal ein, nochmal rein. Halleluja, jetzt, empfange es jetzt. Halleluja. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Das ist das Bewusstsein der neuen Schöpfung. Halleluja. Das ist neues Schöpfungsdenken. Sag nochmal, die neue Schöpfung hat Herrschaft. Amen. Wir haben gestern Abend auch darüber gesprochen, die neue Schöpfung hat Herrschaft über die Finanzströme dieser Welt. Amen. Also die Finanzen dieser Welt fließen dorthin. Manchmal fliegen sie auch. Sie fließen dorthin, wo die Herrlichkeit Gottes ist und wo sich Söhne und Töchter Gottes dessen bewusst werden, wer sie sind. Halleluja. Weißt du, was für mich der entscheidende Punkt war, hier für die Finanzierung dieses Gebäudes? Weißt du, was der entscheidende Punkt war? Zu einem Zeitpunkt, da war das noch gar nicht gebaut, aber wir mussten natürlich trotzdem schon zahlen. Halleluja. Der Bauplatz hat einiges gekostet, ein paar Euro. Der Bau hat begonnen und es war einfach so ein Punkt, wo wir damals hatten wir so noch eine Summe im Auge, die am Ende war es nachher doppelt so teuer wie das, was wir damals im Auge hatten. Aber trotzdem, weißt, es hat meinen Glauben gefordert. Und ich habe immer zum Herrn gesagt, Herr, ich werde nur dann bauen, wenn mich dieses Bauprojekt nicht in irgendeiner Weise von irgendetwas ablenkt, wozu du mich berufen hast, von meinem geistlichen Dienst, oder wenn es irgendwie die Gemeinde ablenkt von ihrem geistlichen Dienst, dann wollen wir das alles gar nicht, sondern du hast gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Okay. Und jetzt war der Punkt, jemand hatte mir oder uns als Gemeinde viel Geld versprochen für das Gebäude. Viel Geld, sodass ich immer dachte, ja, das ist ganz locker, das Geld kommt ja sowieso. Halleluja. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich realisiert habe, das Geld kommt gar nicht. weil der das versprochen hat, der hat es selber nicht gehabt. Er dachte, er kriegt es, aber er hat es nicht bekommen. Er hat es bis heute nicht bekommen. Und somit war mir irgendwann mal klar, das Geld kommt nicht. Also hatte ich eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte die Entscheidung zu treffen, gehe ich trotzdem weiter in diesem Projekt, auch wenn ich jetzt mich mit der Realität auseinandersetzen muss, dass dieses Geld nicht kommt. Amen. In dem Moment hat Gott zu mir gesprochen. Und weißt du, das ist immer das Entscheidende. Weißt du, du solltest dich nie auf Menschen verlassen. Also Gott will nicht, dass wir uns auf Menschen verlassen. Also nicht auf einen Menschen, nicht auf zwei Menschen, nicht auf fünf Menschen, überhaupt nicht auf Menschen verlassen. Amen. Aber weißt du, ich musste von Gott wissen, wie sieht er diese Sache? Und der entscheidende Punkt für mich war, dass Gott zu mir gesprochen hat und ich musste wirklich weinen, als er da zu mir gesprochen hat. Er sagte zu mir, ich weiß gar nicht mehr, um welche Summe es damals ging, inzwischen haben wir 7 Millionen Euro bezahlt für dieses Gebäude und preist den Herrn, aber ich weiß nicht mehr, welche Summe es damals war. Auf jeden Fall die Summe, um die es ging. Und Gott sprach zu mir und sagte, Georg, ich habe dich als mein Sohn für würdig und für fähig erachtet, diese Millionensumme in Empfang zu nehmen und zu verwalten und zu bekommen. Amen. Weißt du, und das war für mich der Punkt, damit war es für mich klar. Ich bin sein geliebter Sohn und offensichtlich sind diese Millionen in seinem Plan drin. Ich weiß, ich war von Natur aus nicht einer, der mit Millionen gedacht hat. Ich bin nicht so aufgewachsen, bei uns zu Hause wurde nicht mit Millionen rumhantiert und hier eine Million und da eine Million oder so. Für mich war so alles, was so jenseits von ein paar hunderttausend Euro ist, war für mich ein Betrag, der war eigentlich so ungefähr so wie jenseits des Universums irgendwo. Einfach so ein unvorstellbarer Betrag irgendwie, also ein, den man sich gar nicht vorstellen kann, wie groß der eigentlich ist. So, ja. Aber Gott hat zu mir gesagt, weißt du, und er sagt zu dir sagt er vielleicht jetzt nicht diese speziellen Millionen, aber zu dir sagt er vielleicht an anderer Stelle, Gott hat dich berufen, weißt du, Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Und weißt du, und du musst erkennen, die neue Schöpfung hat Herrschaft und Gott hat dich durch Jesus Christus, durch die Erlösung in Jesus Christus für würdig erachtet. Du bist sein geliebter Sohn und alles, was es braucht, um deine Bestimmung zu erfüllen, wird er dir zur Verfügung stellen. Amen. Du musst das glauben. Amen. Halleluja. Also in dem Moment war ich, oder ab dem Moment war ich sowas von ruhig und sowas von gechillt, was die Finanzen anging. Ich wusste immer noch nicht, weißt du, dieses versprochene Geld kam ja nicht. Ich wusste ja noch nicht, wie Gott es macht. Aber ich wusste, Gott hat mich gesehen und er hat gesagt, okay, diese Millionen sind für dich, wo auch immer sie herkommen. Ja? Also, was nicht für mich persönlich, ja, ich habe sie nicht verfälscht, sondern du kannst hier... Ja. Aber für das, wo Gott mir den Auftrag gegeben hat. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin der Liebling Gottes. Und deswegen ziehe ich all die Finanzen an, die es braucht, damit ich meine Bestimmung erfülle. Also das ist neues Schöpfungsdenken. Alte Schöpfung hat Mangeldenken. Sagt, oh, wie soll das gehen? Also die erste Bank, zu der wir gegangen sind, um unser Gebäude zu finanzieren, Roland weiß noch damals, es war so eine traditionelle Bank, ja. Und die hat es alles so durchgerechnet, die hat sich unsere Finanzen angeschaut, der vergangenen Jahre, hat es alles so durchgerechnet und die kam so zu dem Schluss, Und dann das Angebot, was sie schlussendlich unterbreitet haben, war, sie haben gesagt, ja, wenn ihr noch so und so viel, ich weiß nicht mehr wie viel, 1 Million oder so noch anspart. Und da war mir klar, okay, das dauert dann noch mindestens 2 Jahre oder so. Also wenn ihr noch mindestens 1 Million anspart und wenn du, Pastor, bereit bist, eine Hypothek auf deine Eigentumswohnung zu nehmen von der Bank und verschiedene andere Sicherheiten und was weiß ich was, dann können wir uns überlegen, ob wir die Sache finanzieren. Und wir haben gesagt, no thank you. Amen, das war's nicht. Wenn die Bank wüsste, was für ein guter Kunde wir für sie gewesen wären, würde sie es bitter bereuen. Aber, aber Gott hatte was viel Besseres für uns. Was viel Besseres. Halleluja. Amen. Aber weißt du, die alte Schöpfung sagt, das geht nicht. Unmöglich. Die alte Schöpfung rechnet. Also vielleicht hast du gerechnet, du hast eine Berufung, du hast vielleicht Projekte in deinem Leben. Ich hatte ein Wort übrigens gehabt, das habe ich noch gar nicht weitergegeben, vor diesem Wochenende, dass Leute hier sind und Gott hat dir Berufung gegeben und Gott hat dir auch schon in der Vergangenheit Projekte gegeben, Projekte, die du auch schon finanziert hast durchaus, aber Gott hat dir weitere Projekte gegeben und du bist einfach in dieser Situation, wo du nicht weißt, wie das finanziell gehen soll. Wen betrifft es? Da steht schon jemand sofort auf. Halleluja. Okay, ist da noch jemand? Steht einfach mal auf. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für alle diese Lieblinge Gottes, Herr. Ich danke dir, Herr, für diese Projekte, die du ihnen aufs Herz gelegt hast, Herr. Ich danke dir, Herr, für diese Vision, die du ihnen gegeben hast, Herr. Und Herr, was du in Auftrag gibst, Herr, das finanzierst du auch, Herr. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, gemäß Jesaja 60,5, der Reichtum der Nationen fließt zu den Söhnen der Herrlichkeit wie ein rauschender Bach in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Gerade jetzt, greif mal hinein in seine Herrlichkeit. Oh, und empfang aus seiner Herrlichkeit, empfang die göttliche Versorgung, empfang die göttliche Finanzierung, empfang das, was du brauchst, um deinen Auftrag zu erfüllen, empfang das, was du brauchst, um deine Berufung zu erfüllen, deine Mission zu erfüllen. Ich sage in dem Namen Jesus, du wirst nicht gehindert sein, in Jesu Namen und vor allen Dingen, du wirst nicht gehindert sein durch irgendwelche Sorgen in deinem Leben, durch irgendwelche Ängste, durch irgendetwas, was dich rausbringen will, du wirst nicht gehindert sein. In Jesu Namen. Amen. Sag danke, Jesus. Ich empfange es. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über Finanzen. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, die neue Schöpfung hat Herrschaft über Finanzen. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, was ich glaube, dass in dieser Zeit auch ganz wichtig ist, dass du dir bewusst machst, die neue Schöpfung geht, ich habe es gestern schon gesagt, geht in sozusagen der Blase der Herrlichkeit, weil die Herrlichkeit Gottes ist auf dir, sag mal auf mir, die Herrlichkeit Gottes ist in dir und die Herrlichkeit Gottes ist um dich herum. Das heißt, du gehst in einer Blase der Herrlichkeit. Amen. Und das ist wichtig in dieser Zeit, dass du dir das bewusst machst. Ich sag dir, kein Terrorist oder irgendein anderer Spinner wird mein Leben vor der Zeit beenden können. Amen. Amen. Also auch keine Bombe, keine Rakete oder irgendetwas wird mein Leben vor der Zeit beenden können, denn ich gehe und ich lebe in dieser Blase der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube seinem Wort. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also ich bin in diesem Schatten des Allmächtigen. Die neue Schöpfung ist im Schatten des Allmächtigen. Ist in diesem Raum der Bewahrung, in diesem Raum des übernatürlichen Schutzes. Weißt du, was auch immer auf dich zukommt. Die Herrlichkeit, mach dir bewusst, die Herrlichkeit, die von dir ausgeht, hat in sich, es ist ja eine Substanz, hat in sich die Power, jeden Angriff, der gegen dich kommt, zu eliminieren und zu neutralisieren, bevor es dich überhaupt trifft. Amen. 1000 fallen zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken. Dich wird es nicht treffen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, ist der Fritz noch da heute Morgen? Nee, okay, gestern war er da. Ich habe ihn gestern gesehen aus Augsburg, ein Leiter von unseres Glory Life Augsburg. Es ist schon eine Weile her, hat er mir dieses Zeugnis erzählt. Er ist mit dem Auto gefahren, Straße entlang und enge Straße, Kurve, um die Kurve gefahren, in dem Moment, in der engen Straße, in der Kurve, kommt ihm ein ich weiß gar nicht, war es ein Lastwagen oder war es ein Auto? Ich weiß gar nicht. Hä? Ein Auto, ich glaube, es war ein Auto. Gell? Kommt ihm ein Auto entgegen und es war vollkommen klar, die beiden kommen unmöglich aneinander vorbei. Das geht überhaupt nicht. Und es war auch vollkommen klar, weder der eine noch der andere kann bremsen, weil sie hatten sich nicht gesehen, sie sind sich in der Kurve begegnet. Das Auto ist direkt auf ihn zugefahren und er hat nur geschrien in dem Moment, Jesus! Und das Nächste, was er gespürt hat, jetzt passt gut auf, was er als Nächstes gespürt hat. Das Nächste, was er gespürt hat, war, dass die Karosserie des entgegenkommenden Autos, er saß im Steuer, ja, die Karosserie des entgegenkommenden Autos seine Schulter gestreift hat. Und das Auto dessen, der ihm entgegenkam, ist einfach durch sein Auto durchgefahren. Und im nächsten Moment sieht er das Auto im Rückspiegel, ist hinter ihm und denkt, wow, was war das? Amen. Halleluja. Weißt du, das ist der Raum der übernatürlichen Bewahrung. Sag mal, ich bin im Raum der übernatürlichen Bewahrung. Halleluja. Und damit sage ich dir natürlich nicht, dass du auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes, dich in irgendwelche gefährlichen Situationen bringen sollst, jetzt nach irgendwelchen Kurven schauen sollst, wo es eng ist und mit voll 100 Tempo da reinfahren sollst, um zu gucken, was dann passiert. sondern du kannst davon ausgehen, diese Herrlichkeit in dir wird aktiviert in dem Moment, wo du es brauchst. Amen. Sag, es wird aktiviert in dem Moment, wo ich es brauche. Und deshalb, und das ist auch ganz wichtig, deshalb, brauchst du dich nicht zu fürchten. Amen. Halleluja. In dieser Zeit, weißt du, es ist so wichtig wie nie zuvor. Die Welt ist voller Furcht, die Welt ist voller Angst. Und wenn du was gemerkt hast an diesem Wochenende, es geht darum, wirklich alles aus deiner Seele rauszubringen, was da nicht reingehört. Und ich sag dir, Furcht gehört nicht in deine Seele rein. Amen. Furcht gehört nicht in deine Seele rein. Halleluja. Furcht vor Terror, Furcht vor Unfall, Furcht vor finanziellen Ruin, Furcht vor Schicksalsschlägen, es gehört nicht in dein Leben rein. Sag mal, raus in Jesu Namen. Halleluja. Preis den Herrn. Die neue Schöpfung ist eingehüllt in die Blase der Herrlichkeit. Ich sag dir zum Schluss noch was. Jetzt kommt ja, kurz vor Weihnachten, kommt ja mein neues Buch raus, Im Zentrum der Herrlichkeit. Und in diesem Buch sind tatsächlich einige Zeugnisse drin, auch über Totenauferweckungen, die wir erlebt haben in unserem Dienst. Und ich sag dir, die neue Schöpfung, und auch das müssen wir uns in unser Bewusstsein hineinnehmen. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über den Tod. Amen. Halleluja. Wir haben es gestern schon von Katie gehört, als wir das Abendmahl eingenommen haben. Da ist Leben pur im Abendmahl. Amen. Da ist Leben pur im Brot und im Wein, in den Elementen, in dem zerbrochenen Leib von Jesus und in dem vergossenen Blut von Jesus. Da ist Leben, da ist ewiges Leben. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über den Tod. Amen. Also nimm Tod, wenn er dir begegnet, nicht als das letzte Wort. Ich weiß, das ist das Allerschwierigste von allem, weil der Tod hat sowas Endgültiges an sich. Wenn du hörst, der ist gestorben, dann ist so wie vorbei. Aber weißt du, genauso wenig wie du sagen solltest, wenn jemand sagt, oh, der Arzt hat gesagt, ich habe Krebs im Endstadium, dann solltest du nicht sagen, oh, dann ist vorbei. Sondern du solltest sagen, okay, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf und der Standard, der bin ich. Amen. Also nicht bei mir. Nicht in meiner Wache. Amen. Und genauso sollten wir als neue Schöpfung uns ein bisschen stretchen mal in unserem Denken und wenn wir hören, hey, da ist jemand gestorben, nicht gleich sagen, okay, dann war es. Ist zwar traurig, ist schlimm, oh, ist furchtbar, oh, Zusammenbruch, sondern vielleicht nochmal kurz einen Moment die neue Schöpfung in dir hochkommen lassen und sagen, Moment, für die neue Schöpfung ist selbst Tod nicht das letzte Wort. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, ist der Michelle noch da? Nee, okay. Okay, Michelle ist Arzt und ich weiß nicht, wie viele von euch kennen die Geschichte schon von Michelle? Okay, kennen schon einige, viele kennen es auch noch nicht. Okay, Michelle ist Arzt und Glory House Leiter bei uns, auch Teil von unserem pastoralen Team. Und er ist Franzose und seine Frau auch. Und sie leben aber in Deutschland auf der deutschen Seite. Und sie waren letzten Herbst waren sie im Urlaub in Südwestfrankreich und wurden dort eingeladen von ihrer Schwägerin in eine reformierte Kirche, also eine Gemeinde, die nicht an Heilung, Wunder oder irgendetwas glaubt, sondern eine traditionell reformierte Kirche mit einigen, ich glaube, das hat ja 60 oder 30 oder 60 älteren Leuten drin. Und da waren sie zum Gottesdienst, weil sie da eingeladen waren. Und der Pfarrer hat gepredigt und in dem Moment, wo der Pfarrer predigt und Matthäus 16 zitiert, wo es heißt, und auf diesen Fels, sagt Jesus, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. In dem Moment ist eine Frau in dem Gottesdienst auf ihrem Stuhl tot umgefallen. Jetzt können Sie sagen, oh, das ist ein Zeichen. Und die Leute waren natürlich in Schockstarre, der Pfarrer hat aufgehört zu predigen und die Leute sind zu der Frau hingelaufen und haben gesehen, wie sie da hängt und sie wussten, dass Michelle Arzt ist und deswegen haben sie ihn gerufen, haben gesagt, du bist Arzt, komm und check sie. Und er ist hingegangen, hat den Puls gefühlt, kein Puls, er ist Arzt, er hat sie angeschaut, er hat gesagt, die Frau ist tot, keine Farbe mehr, kein Herzschlag mehr, kein Puls, kein Atmen, nichts, die Frau ist tot. Aber weißt du, im nächsten Moment ist in Michelle die neue Schöpfung aufgestanden. Das Denken der alten Schöpfung ist, okay, sie ist tot, okay, lasst uns den Krankenwagen holen, damit sie den Tod feststellen können und lasst uns sie abtransportieren. Das ist das Denken der alten Schöpfung. Aber die neue Schöpfung akzeptiert nicht einfach, dass der Feind kommt und einfach so mal jemand tot umfallen lässt. Und das auch noch im Gottesdienst. Das ist Frechheit. Wag es nur ja nicht, ich sag's dir. Aber eben Michelle ist aufgestanden, er hat es mir erzählt. Und er hielt nach wie vor die Hand von dieser Frau, wo kein Puls war, hielt er in der Hand. Aber in dem Moment stand es auf in ihm und er dreht sich in die Gemeinde hinein, zur Gemeinde hin und fängt an zu rufen und sagt, in dem Namen Jesus, Geist des Lebens, komm zurück in diese Frau, Geist des Todes, komm raus aus ihr, in Jesu Namen. Die Leute waren mindestens genauso geschockt, als sie gesehen hatten, dass die Frau tot umgefallen ist, weil sowas macht man in vielen Kirchen nicht. Amen. Er spricht und er sagt mir, wie es passiert ist, er sagt, es hat ein paar Sekunden gedauert und er spürt unter seiner Hand, wie ein ganz leichter Puls bei dieser Frau wieder kommt. Sie hat nicht geatmet, sie hat immer noch nicht geatmet. Er sagt, es hat so etwa eine Minute lang hat sie nicht geatmet, leichter Puls. Nach einer Minute, sagt sie, begann das Gesicht der Frau zu strahlen. Sie hat nicht geatmet, aber das Gesicht begann zu strahlen. Und dann hat es nochmal, ich weiß nicht, Minute oder zwei oder wie viel auch immer, ich müsste genau nochmal fragen, hat es gedauert und dann plötzlich fängt sie wieder an zu atmen, setzt sich hin. Und der Gottesdienst geht weiter. Halleluja. Weißt du dann, Amen, das ist die Herrschaft der neuen Schöpfung. Halleluja. Danke, Jesus. Die Herrschaft der neuen Schöpfung. Sag mal, ich habe Herrschaft. Kranke zu heilen. Tote aufzuwecken. Dämonen auszutreiben. Aussätzige zu reinigen. Umsonst habe ich es empfangen. Umsonst gebe ich es weiter. Halleluja. Die neue Schöpfung hat Herrschaft. Sag, die neue Schöpfung hat Herrschaft. Und jetzt sage ich dir zum Schluss noch etwas, weil das ist mir ganz, ganz wichtig und Gott hat mir das wirklich stark aufs Herz gelegt. Die neue Schöpfung hat nicht nur Herrschaft, sondern die neue Schöpfung wandelt in der Erkenntnis ihres Gottes und in derselben Art von Liebe, wie Jesus sie demonstriert hat. Amen. Sag mal, die neue Schöpfung wandelt in der Erkenntnis Gottes und in derselben Art von Liebe, wie Jesus sie demonstriert hat. Schau, Johannes 17, Vers 3 heißt es, Jesus spricht in seinem letzten oder einem seiner letzten Gebete, er sagt, dies aber ist das ewige Leben. Sag mal, dies aber ist das ewige Leben. Möchtest du wissen, was ist das ewige Leben? Worin besteht das ewige Leben? Und er sagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen. Und das griechische Wort für erkennen, ich habe es gestern schon erwähnt kurz, das griechische Wort für erkennen, ginosko, was da steht, heißt nicht erkennen im Sinne von, ach, okay, ich erkenne dich, ach, oh, stimmt, ich erkenne, da sitzt der Christian da vorne. Ja. Also das ist nicht so gemeint im Sinne von, ah ja, ich erkenne dich, ich habe dich schon mal gesehen oder ja, ich weiß, wer du bist oder so irgendwas. Sondern dieses griechische Wort ginosko für erkennen bedeutet so viel wie erfahrungsmäßig erkennen. erfahrungsmäßig erfassen, ja, erfahren haben. Amen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erfahrungsmäßig kennen. Und ich sage dir etwas, das ist das wichtigste Ziel deines Lebens. Also als ich vor fast 36 Jahren in meinem Bett lag und Jugendlicher damals noch, Teenager, und zu Gott geschrien habe und gesagt habe, Vater, weil ich gehört hatte von meiner Mutter, dass man diesen Gott Vater nennen kann, ich kannte ihn nicht, ich habe auch nicht gewusst, ob es ihn gibt, ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass es ihn gibt, ehrlich gesagt, aber ich habe in meinem Bett gebetet und habe geschrien zu Gott und habe gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas in meinem Leben, zeig dich mir irgendwie in meinem Leben. Da bin ich in dieser Nacht eingeschlafen. Danach, ich habe keinen Engel gesehen, ich hatte keine Begegnung der dritten Art oder irgendwas. Keine Vision oder sonst was. Sondern ich bin nur einfach im Frieden eingeschlafen, nachdem ich das gebetet hatte. Und am nächsten Morgen bin ich mit diesem unerklärlichen Frieden aufgewacht. Und ich wusste, und das hat mich nie verlassen seitdem, das ist fast 36 Jahre her. Und ich wusste in meinem Herzen, diesen Gott, zu dem ich da gebetet habe, den man Vater nennen kann, den werde ich den Rest meines Lebens kennenlernen müssen. Das ist mein Leben, ihn zu erkennen. Also dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen. Also Paulus hat es zur ersten Priorität seines Lebens gemacht. Und das ist eine Stelle, die mich begleitet, auch seit kurz nach meiner Bekehrung, Philipper 3, Vers 7 bis 10, wo er sagt, zu den Philippern, er sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Weißt du, und jetzt kommt's. Weißt du, du denkst, ja, okay, er hat alles für Verlust gehalten, um das Reich Gottes zu bauen. Aber weißt du, das ist nicht, was er hier sagt. Er sagt nicht, ich habe all mein Geld gegeben, damit das Reich Gottes gebaut werden kann, damit die Mission finanziert werden kann oder irgend sowas. Weißt du, das sagt er nicht, sondern er sagt, ich halte auch alles für Verlust. Das heißt, ich habe alles hingegeben und zwar wegen einer Sache, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis, hier hast du es wieder, Ginosko, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um ihn zu erkennen, weißt du, nicht um etwas für ihn zu tun, sondern um ihn zu erkennen. Dafür habe ich alles andere, sagt er, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Amen. Die Sache ist die, das ist die Elberfeld-Übersetzung, ist eine sehr höfliche Übersetzung, aber eigentlich steht da im Griechischen das Wort für Kot. Ja? Also das, was hinten rauskommt, okay? Amen. Und du könntest noch drastischere Worte finden. Er hat gesagt, aber ich bin auch höflich, Halleluja. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, für Kot halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn, sag mal um ihn, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Erkennen, das heißt Ginosko, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, sodass ich hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Und dann sagt er das, was der Tobias ganz am Anfang bei der Begrüßung zitiert hat, nämlich nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Oder er hat vorher die Übersetzung zitiert, weil Christus von mir Besitz ergriffen hat. Weißt du, eine Leidenschaft hat von mir Besitz ergriffen vor 36 Jahren. Oder stimmt es eigentlich 36 Jahre? Nee, ich glaube, es sind schon. Ja, doch, 36 Jahre, genau. Vor 36 Jahren, ja. Hammer, das war kurz nach meiner Geburt, Halleluja. Weißt du, ja. Halleluja. Also eine Leidenschaft habe ich seit 36 Jahren. Und das ist, ihn zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Weißt du, ihn seinem Wesen nach zu erkennen. Was heißt das? Schau, der Apostel Johannes ist ein gewaltiges Vorbild für mich auch. Also Paulus ist ein gewaltiges Vorbild, noch andere auch. Ja. Der Apostel Johannes, also ich empfehle dir das Johannesevangelium, die Johannesbriefe, die Offenbarung ist auch super. Halleluja. Vielleicht nicht vorm Schlafen gehen, aber ansonsten. Der Apostel Johannes, also das war jemand, der wirklich eine Erkenntnis, eine erfahrungsmäßige Erkenntnis von Jesus hatte. Warum? Weil, weißt du, er war dabei, als Jesus in Gethsemane gebetet hat und gesagt hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Also er hat gesehen, wie Jesus Blut geschwitzt hat. Er hat zwar auch geschlafen mit den anderen Jüngern zwischendurch, aber er hat mitbekommen von diesem Kampf, den Jesus gekämpft hat. Er war dabei, als Jesus Ja gesagt hat zu seinem Leidensweg. Johannes war dabei, als Judas Jesus verraten hat durch einen Kuss. Johannes ist Jesus gefolgt, als er in das Haus des hohen Priesters gebracht wurde. Und das Johannesevangelium sagt, Johannes redet ja nie von sich selber, sondern er sagt immer der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebte und so weiter. Aber es ist immer er. Ja. Und da heißt es eben, dass dieser andere Jünger, dass er mit Petrus in diesen Vorhof des hohen Priesters ging und mitbekommen hat, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Er war dabei. Johannes war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Johannes stand am Kreuz, nicht alle Jünger standen am Kreuz, aber Johannes stand am Kreuz. Amen. Johannes stand am Kreuz und Jesus hat zu ihm gesagt, kümmere dich um meine Mutter. Amen. Johannes stand dabei, er hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Johannes hat noch vor Petrus, kannst du nachlesen, Johannes Evangelium, vor Petrus das leere Grab betreten. Johannes hat das leere Grab gesehen. Amen. Die Kraft seiner Auferstehung. Amen. Johannes war dabei, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und Johannes hat Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen, strahlend wie die Sonne in ihrer Pracht, mit einer Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, Füßen gleich glänzendem Erz. Und er ist zu seinen Füßen gefallen wie tot, weil diese Herrlichkeit so extrem stark war. Amen. Mit anderen Worten, Johannes war erfahrungsmäßig dabei vom Leiden über die Auferstehung bis zur Herrlichkeit. Amen. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4, er schreibt und sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Weißt du, das ist diese Erkenntnis, diese erfahrungsmäßige Erkenntnis. Jetzt sagst du, ja, Moment, aber ich war nicht dabei. Ich habe nicht das Vorrecht von Johannes. Ich war nicht in Gethsemane damals. Ich war nicht unterm Kreuz. Ich sage dir, doch, du warst mit dabei. Amen. Weil all das, was Jesus durchlaufen ist, all das, was Jesus durchgemacht hat, hat er als Stellvertreter für dich gemacht. Du warst mit dabei im Geist und du kannst jederzeit im Geist dahingehen, dich im Geist verbinden mit seinen Leiden, mit der Kraft seiner Auferstehung und mit seiner Herrlichkeit. Du kannst jederzeit eins mit ihm sein, einfach indem du dem Evangelium glaubst. Amen. Weil es war stellvertretend für dich. Halleluja. Und er sagt, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Auch du hast etwas vom Wort des Lebens betastet. Und ich bete, dass du nach diesem Wochenende, dass du sagen kannst, wirklich, ich habe noch mehr vom Wort des Lebens betastet. Also ich freue mich ja, wenn Leute sagen, hey, zu anderen Leuten und sie einladen und sagen, hey, komm zu Glory Life, da passieren Wunder. Ja? Ist ja super, die Wunder sind die Werbeglocke Gottes. Aber weißt du, was mir noch lieber ist, ist, wenn Leute zu anderen Leuten sagen können und sagen, hey, komm zu Glory Life, da kannst du Jesus erleben. Da kannst du Jesus in Aktion erleben. Da kannst du etwas vom Wort des Lebens betasten. Da kannst du ihm begegnen, da spricht er zu dir, da erlebst du ihn. Da ist er da, da ist seine Gegenwart da, da ist seine Herrlichkeit da, da ist seine Kraft da, da ist seine Gemeinschaft da, da ist er da. Halleluja. Also, wir wollen dafür bekannt sein. Amen. Okay, und wenn die Leute in der Welt sagen zuerst, oh, damit kann ich nichts anfangen, was heißt es, dass Jesus da ist, was heißt es, dass man da Jesus begegnet, dann kannst du ihnen ja von den Wundern erzählen. Okay, ja, weil das hilft ihnen dann, dann können sie es vorstellen. Ach so, okay, ach, gut, da werden Tote auf dem Weg. Oh, ja, gut, sollte ich mir vielleicht mal anschauen oder so. Verstehst du, aber dann geht es nicht darum, wenn sie dann weggehen, dann sollten sie mehr als Wunder gesehen haben. Amen. Mehr als Wunder. Halleluja. Nämlich ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und Johannes sagt weiter in Vers 2, 1. Johannes 1, Vers 2, und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Was habe ich gesagt? Johannes 17, 3, was hat Jesus gesagt? Ihn zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Amen. Wir verkünden euch dieses ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also das bringt Gemeinschaft. Erkenntnis Jesu Christi bringt Gemeinschaft. Der Kaffee bringt nicht die Gemeinschaft. Auch wenn er noch so gut ist. Amen. Wobei jetzt, Katie hat uns jetzt darauf aufmerksam gemacht und keiner unserer Automaten hat einen entkoffeinierten Kaffee. Kannst du dir das vorstellen? Das ist der Hammer, das ist eine Schande für Deutschland. Ja, sie sind wirklich, wirklich verfolgt, die Armen. Sie sind zum Hotel gekommen, wollten einen entkoffeinierten Kaffee trinken. Im Hotel gab es keinen entkoffeinierten Kaffee. Dann sind wir mit ihnen essen gegangen, hier im Schwanenbräu, wollten einen entkoffeinierten Kaffee, es gab keinen entkoffeinierten Kaffee. Schlussendlich kommen sie hier zu uns in die Gemeinde, wollen einen Automaten, einen entkoffeinierten Kaffee, gibt es wieder keinen entkoffeinierten Kaffee. Wir müssen beten für die Befreiung von Trauma. Und außerdem, glaube ich, müssen wir sicherstellen, dass der Ruf Deutschlands jenseits des Atlantik nicht ruiniert wird durch die Sache. Aber ich muss sagen, ich muss Micha wirklich, ein großes Lob aussprechen. Gleich am Samstagmorgen hat sie eine Kanne entkoffeinierten Kaffee hoch ins Büro gestellt. Halleluja. Sie hat den Ruf von Deutschland wieder gerettet. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Was für eine Gnade. Halleluja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, stimmt. Die Gemeinschaft liegt nicht im Kaffee. Amen. Sondern die Gemeinschaft kommt aus der Erkenntnis Jesu Christi. Die Gemeinschaft seiner Leiden, die Kraft seiner Auferstehung. Er sagt hier, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, und jetzt kommt's, dies schreiben wir, damit unsere und andere ältere Handschriften sagen auch eure, also damit unsere und eure Freude vollkommen sei. Amen. Halleluja. Was ist vollkommene Freude? Ihn zu erkennen. Amen. Ihn zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Was heißt es eigentlich, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen? Also die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, heißt nicht den ganzen Tag vor dem Kreuz zu sitzen und sagen, oh nein, ist das schlimm, was Jesus passiert ist. Oh, ist das furchtbar, was Jesus passiert ist. Also das ist nicht die Gemeinschaft seiner Leiden, sondern die Gemeinschaft seiner Leiden ist, dass du das nimmst, womit du in diesem Moment vielleicht konfrontiert bist, in deinem Leben oder um dich herum. Diese Herausforderung, diesen Schmerz, diesen Verrat, diese Verleugnung, diese Gebundenheit, diese gedanklichen Zwänge, diese körperlichen Symptome und du nimmst sie und du siehst jedes einzelne von ihnen, jedes Detail und es führt jetzt zu weit, um dir das im Detail aufzudröseln, den ganzen Leidensweg von Jesus durch, aber jedes einzelne, ich nenne es deines kleinen Kreuzes hier auf dieser Erde, findest du in seinem großen Leiden. Amen. Jedes Einzelne ist damit drin. Jedes Einzelne hat er getragen. Jedes Einzelne hat er auf sich genommen. Und jetzt sage ich dir noch was, während du das betrachtest und während du dir bewusst machst, hey, durch seine Striemen, weißt du, ist mir Heilung geworden. Machst du dir bewusst seine Striemen, die ihm geschlagen wurden und gleichzeitig machst du dir bewusst und am Ende ist er auferstanden und hat triumphiert und das wird auch das Ende sein in meinem Leben. Halleluja. Halleluja. Also das ist Die Gemeinschaft mit der Kraft seiner Auferstehung und mit seinen Leiden. Halleluja. Halleluja. Und ihr Lieben, dahin lädt Jesus uns ein. Preist den Herrn. Weißt du, wir müssen uns vereinigen. Weißt du, wir müssen uns vereinigen mit dem stellvertretenden Werk von Jesus. Wir müssen das ganze Werk von Jesus umarmen, sozusagen. Vom Kreuz bis zur Herrlichkeit. Weißt du, ich liebe Jesus in seiner Herrlichkeit anzuschauen. Puh, weißt du, nimm die Offenbarung 1, Vers 12 folgende, wo Johannes Jesus gesehen hat in seiner Herrlichkeit. Beginn darüber zu meditieren. Oh, Augen wie Feuerflammen. Puh, oh, ich habe mal die Augen von Feuerflammen gesehen. Und als ich es gesehen habe, war es so, da kam sogar blaues Feuer aus den Augen von Jesus. Puh, das ist das heißeste Feuer, das es gibt. Verstehst du? Augen wie Feuerflammen. Amen. Meditier darüber. Weißt du, dieselbe Herrlichkeit. Er sagt, du wirst verwandelt in dasselbe Bild. 2. Korinther 3, 18. Indem du sein Bild anschaust, wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Und weißt du, das, was vielleicht in der Vergangenheit an Wunden in deinem Leben war, was an Traumata in deinem Leben war, was an Schmerzen in seinem Leben war. Jesus ist durchgegangen, er ist durch das Leiden durchgegangen, er ist auferstanden und am Ende hat er alles in Herrlichkeit verwandelt. Amen. Ich habe das mal gesehen in einer Vision, wirklich die Wunden von Jesus. Aber ich wusste in dem Moment, als ich die Wunden von Jesus gesehen habe, die Wundmale von Jesus gesehen habe, wusste ich, das sind nicht nur seine Wunden, sondern das sind die Wunden aller Christen, aller seiner Kinder, die ganzen letzten 2000 Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt und bis er wiederkommt. Da kommen noch einige dazu. Alle diese Wunden. Und ich habe sie bluten sehen. Und dann habe ich gesehen, wie diese blutende Wunde geronnen ist, ja? Also so fester wurde. Und das Nächste, was ich gesehen habe, war, dass das war dann wie so ein roter Fleck noch, der aber geronnen war. Und dann ist dieser rote Fleck, hat sich plötzlich verwandelt in Gold. In Gold verwandelt. Und ich wusste, die Wunden sind verherrlicht. Amen. Er verwandelt deine größte Wunde in die größte Herrlichkeit. Gerade da, wo du vielleicht in der Vergangenheit die größte Wunde hattest und jetzt bist du befreit nach diesem Wochenende, preist den Herrn. Amen. Aber gerade da und daraus will er die größte Herrlichkeit hervorkommen lassen. Amen. Schau dir Katie an, weißt du, sie hat viele Wunden in ihrem Leben erlebt, ja, durch ihre Karriere, die sie gemacht hat, bevor sie zu Jesus gekommen ist. Viele Wunden in ihrem Leben. Aber schau, was für eine Herrlichkeit kommt jetzt durch sie hervor für so viele Tausende und Millionen von Menschen, die eben solche Wunden und Schmerzen in ihrem Leben hatten oder haben, ja, und sie erleben, wie sie verwandelt werden in Richtung Herrlichkeit Gottes. Amen. Weißt du, und das ist die Bestimmung. Das ist die Bestimmung genauso für dich. Weißt du, du musst nicht kriminell sein, um das zu erleben. Also vielleicht ist bei dir nur eine kleine Wunde, oh, mein Vater hat mich abgelehnt. Weißt du, es gibt Christen, die gehen ihr ganzes Leben durch das Leben und sagen, ja, ich bin das Mädchen, das von ihrem Vater abgelehnt worden ist. Und dann denken sie, sie sind ihr ganzes Leben gehindert, mit Gott voranzugehen, nur weil sie vom Vater abgelehnt worden sind. Hey, come on. Ich meine, wer ist hier im Raum, der von niemand abgelehnt worden ist in seinem Leben? Ja. Weißt du, dein kleines Kreuz bringst du zur Deckung mit seinem großen Kreuz und aus deiner Wunde wird Herrlichkeit. Halleluja, aus deiner Wunde wird Herrlichkeit. Du vereinigst dich mit seinem Kreuz. Du vereinigst dich mit dem geschlachteten Lamm. Und Herrlichkeit kommt hervor. Ich sage dir zum Schluss, weil wir wollen dann gleich auch da reingehen, euch wirklich auszusenden, Impartation zu geben. Katie wird auch noch was sagen. Aber ich möchte zum Schluss dir einfach kurz noch eine Vision mitteilen, die ich vor einigen Jahren hatte. Und die war sehr signifikant und bedeutsam für mich. Einige von euch haben sie auch schon gehört. Aber es macht es einfach deutlich, es macht diesen Punkt deutlich. In dieser Vision war es so, ich lag auf meinem Rücken, ich war am Soaken in der Herrlichkeit Gottes. Ich hatte mich hineinfallen lassen in die Herrlichkeit Gottes. Ich lag auf dem Boden, die Hände nach oben, und plötzlich hatte ich eine offene Vision, kann man sagen. Ich sah nämlich, wie eine große Pyramide auf mich zugerollt kam, so wie diese Pyramiden, auf denen Kleopatra durch die Wüste gefahren wurde von ihren Untertanen. Ja, oben der Thron, und ich sah den Thron oben, es war der Thron Gottes, war oben auf dieser Pyramide. Und diese Pyramide kam auf mich zugefahren und ich lag am Boden und ich wusste, das ist der Thron der Herrlichkeit Gottes, das ist seine Herrlichkeit. Und dieser Thron, er rollte einfach so über mich drüber und machte mich platt. Ja, so wie das halt passiert, wenn sowas über dich drüber rollt. Er machte mich platt und ich wusste, das ist das Ende, ich sage es mal mit meinen Worten von diesem Wochenende, das ist das Ende der alten Schöpfung. Das ist das Ende meines alten Lebens. Die Herrlichkeit Gottes macht es platt. Amen. Das nächste, was ich gesehen habe, war, ein Berg kam auf mich zu. Und auf diesem Berg, oben auf dem Berg, stand das Lamm Gottes. Also das gekreuzigte Lamm, das Lamm mit der Kreuzesfahne. Kennst du das? Ja, das ist so ein Symbol, das du oft sehen kannst. Das Lamm mit der Kreuzesfahne stand oben auf dem Berg. Und ich wusste, intuitiv, das weißt du, Sachen weißt du in der Vision, ich wusste, hinter diesem Berg ist das Land meiner Berufung. Also wollte ich natürlich hinter den Berg kommen. Und zuerst habe ich versucht, um den Berg drumherum zu laufen, aber das hat nicht funktioniert. Gab kein Durchkommen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich einen Tunnel machen, um durch den Berg durchzukommen. Hat auch nicht funktioniert. Ich bin nicht durch den Berg durchgekommen. Dann, schlau wie ich bin, schlussendlich kam ich auf die Idee und dachte, okay, dann musst du da halt doch über den Berg. Ich habe versucht, es mir leichter zu machen am Anfang. Muss über den Berg. Und als ich oben auf dem Berg war, stand da das Lamm mit der Kreuzesfahne und ich wusste intuitiv, ich muss dieses Lamm umarmen. Also du musst das Lamm umarmen. Amen. Das ist die Inkarnation der Liebe Gottes. Also das Kreuz ist nicht nur einfach etwas, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat und jetzt genießen wir die Vorzüge des Kreuzes. Sicherlich auch. Ja, wir leben nach dem Kreuz. Amen. Aber das Kreuz ist nicht nur irgendein theologisches Konstrukt aus der Vergangenheit, sondern das Kreuz ist die ultimative Offenbarung der Liebe Gottes. Amen. Und wir müssen uns mit dem Kreuz, mit dem Lamm vereinigen, um eins zu werden mit seiner Liebe. Und in dem Moment, wo ich mich in der Vision mit dem Lamm so vereinigt habe, das Lamm umarmt habe, begann das Lamm mit mir zusammen. Wir begannen auf der anderen Seite vom Berg runter zu kugeln. Also ich umarmt mit dem Lamm, so umschlungen mit dem Lamm, wie so eine Lawine, auf der anderen Seite runtergekugelt, in der Vision. Und dann auf der anderen Seite bin ich aufgestanden, das Lamm war dann irgendwie weg, bin aufgestanden und schaue um mich rum und dann sehe ich vor mir auf der einen Seite ein Grün von einem Feld, ein grünes Feld, so grün, das gibt es hier auf der Erde gar nicht. Ein absolut grünes Feld. Amen. Und daneben sehe ich ein absolut gelbes Feld. Gelb steht für die Ernte. Ja? Amen. Grün steht für das neue Leben, für die Kraft des Heiligen Geistes und so weiter. Gelb steht für die Ernte. Und ich wusste, das ist meine Bestimmung. Die Ernte. Amen. Das neue Leben. Die neue Schöpfung. Die Ernte. Und in dem Moment, wo ich das noch, so wollte ich noch drüber nachdenken, sehe ich, wie ein Schriftzug vor meinen Augen auftaucht und sagt, und auf Englisch interessanterweise, auf Englisch diesen Schriftzug, Glory Harvest International. Also, Herrlichkeit, Ernte, international, also weltweit. Ja? Und wir haben dann diesen Dienst, diesen evangelistischen, weltweiten und sozialmissionarischen Dienst haben wir dann später Glory Harvest International genannt, aufgrund dieser Vision. Aber das, was dahinter steckt, das möchte ich dir heute weitergeben. Es ist eine Botschaft, weißt du? Aus der Herrlichkeit geht es in die Ernte. Amen. Sag mal, aus der Herrlichkeit in die Ernte. Da stecken zwei Dinge drin. Zwei Dinge. Erstens, die Ernte kann nicht wirklich in vollem Maß eingebracht werden ohne die Herrlichkeit. Amen. Und deshalb braucht es Söhne und Töchter Gottes, die wirklich Ja sagen zu dieser Bestimmung. Der Steve hat es heute im Worship auch prophetisch wieder ausgesprochen. Die Ja sagen zu dieser Bestimmung der größeren Herrlichkeit. Ja, da ist jemand. Halleluja. Preis den Herrn, da hinten ist jemand, der Ja sagt. Ich bin froh. Immerhin eine Person. Wir treffen uns nachher noch. Halleluja. Amen. Weißt du, ohne die Herrlichkeit kann die Ernte nicht in vollem Maß eingebracht werden. Wir brauchen diese Dimension, um wirklich diese 1 Milliarde Seelenernte, die prophezeit worden ist, weltweit einzubringen in den nächsten 10 Jahren, brauchen wir die größere Herrlichkeit. Mhm. Amen. Halleluja, wir brauchen die größere Herrlichkeit. Und gleichzeitig gilt auch, wenn du die Herrlichkeit kennenlernst, mehr und mehr, wenn du lernst, aufzusteigen, was wir an diesem Wochenende auch gelernt haben, aufzusteigen im Geist, an himmlischen Orten zu sitzen, himmlische Orte zu genießen, in der Herrlichkeit zu Hause zu sein, dann ist gleichzeitig für dich wichtig zu wissen, aus der Herrlichkeit geht es immer in die Ernte. Amen. Die Herrlichkeit ist nicht einfach nur ein Selbstzweck für Christen, die nichts Besseres zu tun haben, als einfach zu Konferenzen zu gehen und einfach Herrlichkeits-Junkies zu sein und zu sagen, okay, noch mehr, wie der Steve sagen würde, Herrlichkeit, noch mehr Herrlichkeit. Amen. Sondern die Herrlichkeit ist uns gegeben, um in die Ernte zu gehen. Halleluja. Und heute, wenn wir dir die Hände auflegen, dann möchte ich, dass du diese Zuteilung empfängst. Das, was du hier an diesem Wochenende empfängst, ist für die Ernte, ist für die Menschen um dich herum, ist für die Verlorenen, ist für die Kranken. Also er möchte dich so mit seiner Liebe füllen. Also er möchte dein Herz so heiß machen, so brennend machen, einfach für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die Kranken, für die Gebundenen. Er möchte dein Herz darüber zerbrechen. Nicht, dass du kaputt bist, sondern dass du einfach diesen, weißt du, Gemeinschaft mit seinen Leiden, so dass die Kraft der Auferstehung durch dich umso stärker fließen kann und seine Herrlichkeit sich umso mehr freisetzen kann. Amen. Und ich möchte wirklich, dass du erwartest, dass du heute diese Zuteilung bekommst. Nicht nur für dich, verstehst du? Sondern so wie Jesus stellvertretend für uns gegangen ist, so bist du wieder stellvertretend für viele andere Menschen. Nicht, dass du das ersetzt, was Jesus getan hat. Jesus ist der oberste Stellvertreter, aber du bist ein Gesandter anstatt seiner. Amen. Das heißt, du empfängst wieder stellvertretend für die Menschen um dich herum. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, diese Armee, die sich jetzt erhebt in dieser letzten Zeit, Joel 2 hat davon prophezeit, von dieser Armee, kannst du nachlesen. Diese Armee, die sich jetzt erhebt in dieser Zeit, ist eine Armee der Liebe. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, eine Armee der Liebe. Oh. Also 2. Korinther 5, 14 sagt Paulus, denn die Liebe Christi überwältigt mich. Also ich bete, dass du heute an diesem Tag zum Schluss dieser Konferenz, dass du wirklich so überwältigt wirst von der Liebe Jesu, nicht nur als eine Erfahrung für dich, sondern wirklich als eine Erkenntnis seiner selbst. Also Gott hat mal zu mir gesagt, ich habe gesagt, Herr, wie bekomme ich ein stärkeres Herz für die Kranken und die Gebundenen? Und manche haben mir gesagt, ja, du musst einfach, wenn du für die Kranken betest, und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit oder eine gewisse Hilfe, wenn du für die Kranken betest, dann mach dir einfach bewusst, einfach das Leiden, durch das sie durchgehen, mach dir bewusst, wie furchtbar es ist, wenn man Krebs hat, mach dir dieses oder jenes bewusst. Aber weißt du, Jesus hat zu mir gesagt, nee, das ist nicht der entscheidende Schlüssel, sondern wenn du wirklich mein Herz für die Kranken und für die Gebundenen, für die Verlorenen willst, dann schau mich an in meinem Leiden für sie und du kennst mein Herz. Amen. Also ich will das Herz Gottes kennen und deswegen will ich alles, vom Kreuz bis zur Herrlichkeit. Amen. Durch das Kreuz in die Herrlichkeit. Halleluja. Weil das ist der Schlüssel für die Liebe. Christen können auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Die einen, die ständig nur sagen, oh, das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Oh, trägst du auch dein Kreuz? Jeder muss sein Päckle tragen und bababababab. Verstehst du? So religiös. Und die andere Seite ist die anderen schweben ab irgendwo in der Herrlichkeit und vergessen den Preis, den Jesus bezahlt hat für die Herrlichkeit. Wir brauchen beides. Amen. Die Gemeinschaft seiner Leiden, die Kraft seiner Auferstehung, seine Herrlichkeit vor Augen. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen zum Schluss. Halleluja. Halleluja. Shakarara. Would you come, Steve? Oh, super. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort, Herr. Und wir danken dir vor allem, Herr, dass du dich uns selbst vor Augen stellst, Herr, heute an diesem Tag, Herr. Herr, wir sind hier, weil wir dich erkennen wollen, Herr. Wir sind hier, weil wir unseren Platz als neue Schöpfung einnehmen wollen in dieser Welt, Herr. Wir sind hier, weil wir unseren Platz in Herrschaft einnehmen wollen, Herr. Wir sind hier, weil wir unseren Platz, oh, sorry. Wir sind hier, weil wir unseren Platz in Liebe einnehmen wollen, Herr. Wir sind hier, weil wir Ja sagen, Herr, zu deiner Bestimmung. Weißt du, es gibt nichts, was dich so sehr befriedigt wie seine Liebe. Ihn zu erkennen, ist mehr Befriedigung. Weißt du, du kannst tausende von gewaltigen Wundern gesehen haben in deinem Leben. Aber am Ende des Tages, was dein Herz wirklich erfüllt, ist, ihn zu kennen. Das sage ich dir. Und ich habe schon viele Wunder gesehen. Aber ich sage dir, das ist nicht, ich meine, es begeistert dich, aber es ist nicht das, was diese tiefe, dauerhafte Sättigung gibt. Sondern was die dauerhafte Sättigung gibt, ist, ihn zu erkennen. Und wenn du ihn erkennst, weißt du, dann sind Wunder die automatische Folge. Du kannst nicht das eine vom anderen trennen. Denen, die glauben, ihnen werden Zeichen und Wunder folgen. Mit anderen Worten, du kannst sie gar nicht davor retten, sie folgen dir. Du bist ein Verfolgter. Du bist ein Verfolgter von Zeichen und Wundern. Sie verfolgen dich. Also ich hatte eine Zeit in meinem Leben, Ende der 90er Jahre, da haben wir auch schon einige Wunder erlebt, aber da wollte ich sie loswerden, die Wunder, weil sie so schrecklich umstritten waren und weil uns so viele angegriffen haben und gesagt haben, das, was bei denen passiert, ist nicht mehr normal. Das kann nicht von Gott sein. Und dann dachte ich eine Zeit lang, okay, dann predigen wir halt einfach nur Bekehrung und Erlösung und dann machen wir auch einen guten Dienst für den Herrn und wir lassen einfach die Wunder mal ein bisschen weg. Aber ich sagte, sie haben mich verfolgt. Sie haben mich verfolgt. Und inzwischen widerstehe ich dem nicht mehr. Halleluja. Streck deine Hände aus in der Herrlichkeit Gottes. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier zusammen sind, Herr. Weil du uns gerufen hast und weil du uns berufen hast, als neue Schöpfungen in dieser Welt zu leben, Herr. Du hast uns berufen als Kinder Gottes, als Söhne der Herrlichkeit, diese Welt zu verwandeln und zu verändern, Herr. Du hast uns gerufen, Herr, in die Einheit mit dir, Herr. In die Vereinigung mit dir, dem Lamm des Geschlachtetes und dem Löwen, der brüllt, Herr. Du hast uns bestimmt, eins zu sein mit dir, in dein Leiden und in deiner Kraft und in deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heute Morgen danke ich dir, Herr, dass du unser Herz ganz neu zu dir ziehst, Herr. Danke dir, dass du unser Herz ganz neu an dein Herz ziehst. Oh, wenn du das einfach spürst, dass der Heilige Geist wirklich dein Herz einfach zu sich zieht, an das Herz von Jesus, weil das empfinde ich. Ja, also vielleicht bist du hier und du sagst, ja, vielleicht bist du sogar hier und du sagst, ja, ich bin von diesem Wandel in der Liebe, ich bin irgendwie so weit entfernt davon wie nur irgendetwas. Ich muss umkehren. Weißt du, dann ist heute deine Gelegenheit umzukehren und ganz neu Ja zu sagen zu seiner Liebe. Vielleicht bist du hier und du sagst, oh, von dieser Liebe, da brauche ich noch so viel mehr in meinem Leben. Und da bin ich der Erste, der sich auch meldet. Halleluja. Aber was auch immer es ist, ich lade dich ein, gerade jetzt einfach in seiner Gegenwart, einfach einen Schritt auf ihn zuzugehen. Du kannst hier nach vorne kommen, wenn du willst, zum Altar. Einfach als ein Zeichen. Ich werde dir jetzt in dem Moment noch nicht die Hände auflegen, aber einfach als ein Zeichen kannst du nach vorne kommen. Du kannst auf deine Knie gehen, da wo du bist. Was auch immer du tun möchtest, einfach tu das. Einfach lass uns einfach einen Moment der Gemeinschaft haben. Ein Moment der Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, hat Johannes geschrieben. Lass uns einfach diesen Moment der Gemeinschaft haben mit ihm, wo wir einfach uns in seiner Liebe und mit seiner Liebe vereinigen. In der Gemeinschaft mit ihm. Halleluja. Wo du zu ihm zurückkommst, vielleicht wenn du es auf dem Herzen hast, dann kommst du zu ihm zurück. Wenn du es auf dem Herzen hast, einfach dich neu von seiner Liebe füllen zu lassen, dann einfach lass dich neu füllen. Halleluja. Was auch immer du auf dem Herzen hast, tu es so, wie du möchtest. Wenn du knien möchtest, kniest du. Wenn du stehen möchtest, stehst du. Wenn du liegen möchtest, liegst du. Auf dem Rücken, auf dem Bauch, wie auch immer. Du bist frei hier, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Auch du auf der Empore bist frei. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr. Wir danken dir, Herr, für das Wort von Paulus, der gesagt hat, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und gerade jetzt, weißt du, wenn du das auf dem Herzen hast, kannst du dich eins machen und mit mir dieses Gebet beten, einfach wo wir ihn um Vergebung bitten, wo wir seine Liebe vielleicht aus dem Auge verloren haben. Wenn das dich betrifft, dann sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus, bitte ich dich um Vergebung, wo ich dein Herz aus dem Auge verloren habe. Deine Liebe aus dem Auge verloren habe. Durch was auch immer, wo ich abgelenkt war. wo ich Anstoß zugelassen habe, sodass mein Herz hart geworden ist, wo ich enttäuscht worden bin und deswegen mein Herz zugemacht habe. Herr, es tut mir leid. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dein Blut jetzt in Anspruch, das mich reinigt. Und jetzt können alle, die einfach auch mehr von seiner Liebe, einfach mehr in seiner Liebe leben wollen, einfach das ergreifen wollen, was ich gepredigt habe, kannst einfach sagen, Heiliger Geist, gieß deine Liebe ganz neu in mein Herz aus. Füll mich mit der Liebe zu den Verlorenen, zu den Gebundenen, zu den Kranken, zu den Menschen dieser Welt. Füll mich. Ich gebe mich dir hin. Lass deine Liebe mich überwältigen. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Lass ihn einfach dir dienen, gerade jetzt. Lass uns einfach diese Zeit haben in seiner Gegenwart. Während Steve einfach im Hintergrund spielt, lass uns einfach diese Zeit haben. Jesus begegnet dir, du begegnest ihm. Halleluja. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen transformierst, gerade jetzt, Herr. Oh, Halleluja. Nimm das einfach gerade jetzt für dich in Anspruch. Transformation deines Herzens. Veränderung deines Herzens. Komm, Heiliger Geist. Blase du. Wehe du bei jedem Einzelnen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Kam da ein Geräusch von einem mächtigen Wind, brausenden Wind. There came a sound, da kommt ein Geräusch, like a mighty rushing wind, wie ein mächtiger Wind. There came a sound, da kommt ein Geräusch, like a mighty rushing wind, von einem mächtigen Wind. Das sind Zungen von Feuer. Mächtige Zungen von Feuer. Mächtige Zungen von Feuer. Plötzlich. Passiert es hier? Oh. Oh, plötzlich geschieht es hier. Wieder. Holy Spirit, Halleluja. Der Heilige Geist möchte uns heute wirklich eine Zuteilung geben. Also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Aufgaben des fünffältigen Dienstes, um die Heiligen zuzurüsten. Das eine ist, ihr Bewusstsein zu bauen durch das Wort Gottes, was das Evangelium bedeutet und beinhaltet. Das Evangelium zu proklamieren, mit anderen Worten. Und das zweite ist, Gott hat dem fünffältigen Dienst einfach Kraftzuteilung gegeben, die er verteilen möchte für den ganzen Leib, die er austeilen möchte. Und wir glauben an die Kraftzuteilung durch Handauflegung. Und wir glauben, dass heute Morgen wirklich jeder Einzelne hier eine mächtige Zuteilung bekommt, auch von den Mänteln, die hier vertreten sind. Und damit von Jesus selber. Und damit vom Himmel selber Kraftzuteilung. Ich würde einfach Katie bitten, dass sie nach vorne kommt mit ihrer Übersetzerin. Katie, would you come up, please, with your translator, Diana? And I'll just have you give a word to the people. Sie wird einfach noch ein Wort weitergeben. Und dann könnt ihr euch bereit machen. Einfach, dann werden wir zum Schluss, ich werde dann sagen, wie das geht und was wir machen genau. Aber ich werde einfach zum Schluss, werden wir dann einfach allen die Hände auflegen und euch allen dienen. Halleluja. Jesus. Halleluja. Some of you here, manche von euch hier, are called to work miracles. Sind dazu berufen, Wunder zu wirken. Now that sounds so exciting. Ja, das hört sich jetzt so enthusiastisch an, so aufregend. But it requires Aber that you share in the fellowship of his sufferings. Aber das erfordert auch, dass ihr teilhabt an den und Gemeinschaft mit seinen Leiden habt. First you must know that as a miracle worker. Zuerst müsst ihr wissen, jemand der Wunder wirkt. You are called to get yourself healed. So müsst ihr selbst wissen, dass ihr wie ihr selbst geheilt seid, dass ihr selbst geheilt seid. Not by a pastor or a leader or a miracle worker nicht, laying hands on you. Nicht durch einen Pastor, einen Führer oder einen Wunderwirker, der Hände auf euch legt. But through your intimacy with Christ. Aber vor allem durch eure intime Beziehung zu Jesus Christus. I've never had a miracle healing from the laying on of hands from another person. Ich habe niemals eine Wunderheilung empfangen, dadurch, dass mir jemand die Hand aufgelegt hat. And I've received many miracles for myself. Und ich habe für mich selber viele Wunder empfangen. And they all came. Und die alle, die sind eingetreten. Directly from Jesus. Und zwar direkt von Jesus habe ich sie erhalten. We must be determined to know Him. More intimately and deeply. Wir müssen alles dafür geben, Jesus ganz tief und innig zu kennen. And that struggle. Und dieser Kampf. That commitment. Diese Leidenschaft. That tenacity. Dieses Durchhaltevermögen. Is part of the fellowship of his sufferings. Das ist ein Teil der Gemeinschaft seiner Leiden. But once we receive the miracle through the relationship with Christ. Denn wir empfangen dann das Wunder durch die Beziehung mit Jesus. Then and only then. Dann und nur dann. Can we pour out unto others what we have received from Him? Können wir das ausgießen, was wir von ihm empfangen haben, und zwar über anderen? You cannot work miracles. Ihr könnt nicht Wunder bewirken. Until you first have a deep relationship with the miracle worker. Wenn ihr nicht zuerst eine ganz tiefe, innige Beziehung mit dem Wunderwirker selbst habt. Then. Und dann. We continue. Dann gehen wir weiter. In the fellowship of his sufferings. In dieser Gemeinschaft mit seinen Leiden. What does this look like? Wie sieht das aus? Because now there will be endless lines of people. Weil da jetzt unendliche Schlangen von Leuten stehen werden. Who need a miracle? Die ein Wunder brauchen. They're hurting. Sie sind verletzt. They're broken. Sie sind zerbrochen. They're diseased. Sie haben Krankheiten. They're sick. Und sie haben Krankheiten. And they'll pull. And pull on you just like they pulled on Jesus. Und sie werden die Heilung von dir ziehen, genauso wie du von Jesus gezogen hast. And this will require. Und das erfordert, that you sacrifice yourself. Dass du dich selbst hingibst und opferst. And you enter into the fellowship of the sufferings of Christ. Und dass du eintrittst in diese Gemeinschaft mit seinen Leiden. To have the same compassion that he had on them. Sodass du genau die gleiche Barmherzigkeit haben kannst für sie, wie Jesus sie hatte. Even when he was tired. Selbst als er müde war. And he was hungry. Und hungrig. And the lines didn't stop. Und die Schlangen nicht weniger wurden. And they surrounded him. Und sie haben ihn umgeben von allen Seiten. He still immer noch kept serving. Hatte ihn dann gedient. And so must you. Und so seid ihr auch dazu bestimmt. You don't get to jump up on stage and speak a wonderful message. Man wird nicht immer auf die Bühne gestellt, um da eine wunderbare Predigt zu predigen. And then just walk away. Und dann einfach wegzulaufen. And turn your back. Und dann drehst du deinen Rücken zu den Leuten und den Bedürfnissen der Menschen. This will require. Das erfordert the fellowship, diese Gemeinschaft of his suffering. Mit seinen Leiden. So when you open your heart to receive the commissioning, also wenn du dein Herz öffnest, um diesen Auftrag that zu empfangen, I'm going to release today, was ich jetzt gleich über euch freisetzen werde, you better know. Dann hört zu. You better know, dann müsst ihr das verstehen, that you are called, dass ihr dazu bestimmt seid, to commit your entire life to Christ, euer ganzes Leben Jesus hinzugeben, and the fellowship, und diese Gemeinschaft of his sufferings, mit seinen Leiden. Do you still want to be a miracle worker? Möchtet ihr immer noch diese Wunderwirker sein? Raise your hands into the glory. Hebt eure Hände hoch in die Herrlichkeit. Say, oh Jesus. Sag, oh Jesus. I cannot give what I don't have. Ich kann nicht das geben, was ich nicht habe. I commit my life to you. Ich liefere mein Leben dir aus. To seeking you. Um dich zu suchen. To becoming more deeply and intimately acquainted with you. Um tiefer und inniger mit dir verbunden zu sein. To perceiving and recognizing and understanding. Um wahrzunehmen und zu erkennen. The wonders of your person. Die Wunder deiner Person. More strongly and clearly. Stärker und noch klarer. Oh Jesus, I want to know. Ich möchte wissen. The power. Und ich möchte kennen die Kraft. That outflows from your resurrection. Die aus deiner Auferstehung herausfließt. I commit myself. Ich gebe mich hin. To the fellowship of your sufferings. In diese Gemeinschaft mit deinen Leiden hinein. And I know in this. Und ich weiß genau da drin. And in this alone. Und nur einzig darin. I will be continually transformed. Darin werde ich beständig transformiert werden. In the spirit into your likeness. Im Geist in dein Ebenbild. Even unto your death. Bis hin zum Tod. Now fill me, Jesus. Jesus, füll mich jetzt. Fill me with who you are. Füll mich mit dem, wer du bist. Fill me with the knowledge of you. Füll mich mit der Erkenntnis deiner selbst. Teach me. Lehre mich. Show me. Und zeig mir. Guide me. Leite mich. Lead me. Und führe mich. Love me as you do. Und liebe mich so wie du es tust. I receive it. Und ich empfange das. Into my heart. In mein Herz hinein. And now I commission you now. Und jetzt beauftrage in the name ich euch of Jesus, im Namen von Jesus with the mantle of miracle working power. Mit dem Mantel von Wunderkraftwirkungen. Lord, I ask, Herr, ich bitte, that you release, dass du freisetzt, revelation, Offenbarung, insight und Einsicht, tenacity, und diese Beharrlichkeit, faithfulness, diese Treue, compassion for people, Leidenschaft und Barmherzigkeit für Menschen, love for the sick and the broken, Liebe für die Kranken und die zerbrochenen Herzens, upon everyone in this room, über jedem Einzelnen in diesem Raum. Lord, mantle them with grace, bemantele sie mit Gnade, so they can run the race to the very end, sodass sie das Rennen bis zum Ende durchlaufen können, and never grow weary or und nicht tired, müde oder schwach werden, of serving people, Menschen zu dienen, as they bring the kingdom of heaven to earth, wenn sie das Königreich des Himmels hier auf die Erde bringen. Now if you believe you have received, shout unto the Lord right now. Wenn du glaubst, dass du das empfangen hast, dann schrei zum Herrn.